Live. DJ Session mit Eli Oaks. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox live from the State of Trance Festival 2026. Und hier geht's jetzt weiter mit unserem neuen 1 live DJ Session Resident Eli Oaks. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den ersten 60 Minuten in the Mix hier in 1 live, in der 1 live DJ Session mit Eli Oaks. Yeah. Live. DJ Session mit Eli Oakes. Live und ihr hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session heute mit dem ersten Mix von Eli Oakes, der seit dieser Woche die Residence in der 1 Live DJ Session verstärken wird. Direkt zu Beginn habt ihr schon seinen Edit von Taylor Swift's Opalite gehört. Jetzt viel Spaß mit What's a Girl to Do in 25 von Kiki. Viel Spaß damit. Stop! This party! Wir sind in der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit dem ersten Set von Eli Oakes. Hier hört ihr jetzt seinen Edit von Iron von Haven. Viel Spaß damit. dort die 1 Live DJ Session mit unserem neuen Resident Eli Oaks. Der ist die letzten beiden Jahre über Social Media mega abgegangen und konnte schon einige fette Hits landen. Nebenbei remixt er auch immer wieder Songs, so wie gerade Beauty and a Beat von Justin Bieber. Viel Spaß wünsche ich euch weiterhin mit seinem Mix. Wir sind in der dritten Stunde der 1Live DJ Session heute mit dem ersten Mix von Eli Oaks aus unserem Resident Team. Viel Spaß damit! Session mit Eli Oaks. Hier ist die 1 Live DJ Session mit dem ersten Set vom neuen Resident DJ Eli Oaks. Jetzt gibt eine seiner eigenen Nummern auf die Ohren. Das ist Calabria gemeinsam mit der Songwriterin und Sängerin Lavinia, mit der er schon oft zusammengearbeitet hat. Beide wohnen auch in Berlin. The grocery store looking lavish. Great bullet wine, that's my shit. Staying ratchet. We gon' keep this party going on and on and on. We gon' keep this party going. Ihr hört die 1 Live DJ Session mit unserem neuen Resident Eli Oaks. Hier gibt es seine Single XOXO. Viel Spaß damit. Session mit Eli Oaks. Und das war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, dem Set von Armin van Buuren, Oliver Heldens und Maddox. Und gerade läuft noch der erste Mix von Eli Oaks aus unserem Resident Team. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das ganz einfach in der 1 Live App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Like any other day, I know I found a way.